Einleitung. Mafiosi begehen Morde, Banker machen Bankgeschäfte, Politiker arbeiten für das Gemeinwohl und alles wird gut. Wiederholt man solche Sätze oft genug, werden sie zu tragenden Säulen der modernen Klischeekulisse. Schließlich glauben am Ende viele, dass alle organisiert handelnden Verbrecher gewalttätig sind und Politiker aus altruistischer Gesinnung regelmäßig Recht und Gesetz respektieren. Jeder weiß aber, dass Gangster eines gewissen Kalibers der Magie von Spielkasinos erliegen, unter anderem, weil sie sich ganz gut auch für Geldwäsche eignen. Und allgemein bekannt ist, dass sich der Bankbeamte schützend vor die Sparkauschen seiner Kunden stellt, solange er sie nicht in Geschäfte investiert, von denen er keinen blassen Schimmer hat und deren Risiken er noch nicht einmal annähernd abschätzen kann. Was aber passiert, wenn sich auch Banken in Spielcasinos verwandeln, in denen ohne deren Wissen und Wollen mit den Vermögen der Anleger gezockt wird? Vielleicht ändert sich gar nicht viel. In Spielcasinos wie in Banken gilt der gleiche Grundsatz. Die Bank gewinnt immer. Oder auch nicht. Angeblich hat die Gier von Mitarbeitern in den Handelsabteilungen internationaler Großbanken dazu geführt, dass sie über Jahre äußerst schadensträchtige Finanzoperationen durchgeführt wurden, welche die Manipulation wichtiger internationaler Referenzzinssätze Euribor, Libor zum Ziel hatten. Deshalb verhängte die Europäische Kommission Anfang Dezember 2013 gegen 6 große internationale Finanzinstitute Bußgelder in Höhe von insgesamt 1,71 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank ist mit 725 Millionen Euro dabei. Das ist die höchste Strafe von allen. 2 Händlerringe und insgesamt 8 Banken hatten sich über mehrere Jahre mit verschwörerischen Mitteln und in Bereicherungsabsicht abgesprochen. 2 Banken bleiben verschont, weil sie sich als Kronzeugen zur Verfügung gestellt hatten. Die Kartellabsprachen gelten als schockierend. Der Fall ist nach Auskunft des zuständigen Kommissars der Europäischen Kommission aber noch lange nicht am Ende. Die manipulierten Zinssätze haben nach den bisherigen Erkenntnissen Geschäfte im Wert von 500 Billionen Dollar beeinflusst. Aus den Akten eines Arbeitsgerichtsprozesses, den 4 Händler der Deutschen Bank wegen ihrer Kündigung gegen die Deutsche Bank angestrengt hatten, ergibt sich, wie selbstverständlich, Zinsmanipulation in der größten Bank des Landes, zumindest waren. Der Aktieninhalt lässt die Erklärung der führenden Vorstände, es habe sich nur um Einzeltäter gehandelt, als bloße Schutzbehauptung erscheinen. Das Gericht ließ sich davon aber nicht beeindrucken, sondern sprach von einem System organisierter Unverantwortlichkeit. An diesen ungeheuerlichen Vorwurf können Bauernopfer nichts ändern. Kurz nach Auferlegung der erwähnten Geldbuße wurden bei der Deutschen Bank 1,4 Milliarden Euro für Falschinformationen in Zusammenhang mit US-Hypothekenbankgeschäften fällig. Die folgenden Hinweise könnten eine Debatte darüber eröffnen, ob die Deutsche Bank auf dem Weg zu einer Mafia-Organisation ist.